wie der Arbeiter Hartmann Nationalsozialist wurde. Die Hitlerjugend ist auf Wanderfahrt. Stolz trägt der Fahnenträger das Banner voran. Hinterdrein marschieren die Hitlerjungen. Links, rechts, so geht das weiter und weiter. Und dann wird zwischenhinein ein flottes Lied gesungen. 2 Stunden sind die Hitlerjungen schon marschiert. Sie kommen in die Nähe der Reichsautobahn. Die Jungen blicken hinüber auf die Baustelle. Sie vergessen ganz das Singen. Sie ist doch etwas Wundervolles, diese Autobahn, sprechen sie untereinander. Ein gewaltiges Werk, das hier unser Führer schafft. Der Kameradschaftsführer hat die Unruhe seiner Leute bemerkt. Er tritt aus der Reihe und kommandiert: Abteilung, halt! Und dann lässt er seine Kameraden wegtreten. Die Hitlerjungen gehen hinüber zur Baustelle und setzen sich links und rechts der Straße nieder. Sie kommen mit den Arbeitern ins Gespräch. Einer von ihnen nimmt sich ihrer besonders freundlich an und bringt ihnen einige Feldkessel mit Wasser zum Trinken und dazu einen halben Laib Brot. Dann setzt auch er sich nieder und unterhält sich mit ihnen. Zuerst müssen die Jungen erzählen, woher sie kommen und wohin sie marschieren. Sie müssen erzählen, was sie bei der Hitlerjugend alles treiben und vieles andere mehr. Bald haben die Jungen herausbekommen, wie der Arbeiter heißt, mit dem sie sich so gut unterhalten. Sein Name ist Hartmann, Georg Hartmann. »Herr Hartmann«, sagt der Kameradschaftsführer, »nun haben wir genug gesagt. Nun müssen Sie uns auch etwas erzählen.« Der Arbeiter lacht und putzt seinen braunen Schnurrbart. Dann sagt er: »Gut, Jungens, ich will euch etwas erzählen aus einer Zeit, von der ihr nicht viel wisst. Ihr seid ja damals noch recht klein gewesen.« »Ja, das interessiert uns ganz besonders«, ruft der Hitlerjunge Richard dazwischen und beißt in sein Stück Bauernbrot. Der Arbeiter erzählt: »Also passt auf, Jungens. Das ist nun schon viele, viele Jahre her. Ich war damals arbeitslos. Und ich war damals, das sage ich euch ganz offen und ehrlich, ich war damals ein Kommunist. Ja, ich war so ein richtiger Roter. Ich glaubte damals, dass der Hitler der Feind der Arbeiter sei. Ich glaubte das alles, was in den roten Zeitungen stand. Ich wusste ja nicht, dass es nur die Juden waren, die uns Arbeiter verhetzten. Ich wusste nicht, dass die Juden es so haben wollten, dass sich das deutsche Volk zerfleischte. Ich wusste nicht, dass die Juden die Todfeinde eines jeden geordneten Staates sind.« »Aber wir wissen das«, ruft der kleine Richard wieder dazwischen. »Wir hören das fast jeden Tag in der Hitlerjugend und in der Schule.« Der Kameradschaftsführer wird böse. »Richard, halt deine Klappe und lass den Herrn Hartmann weitersprechen.« Der Arbeiter lächelt und dann erzählt er weiter. »Ja, Buben, so war das damals. Ich glaubte eben den Volksverhetzern. Ich hatte keine Ahnung davon, was diese Gauner mit uns wollten. Eines Tages aber, da trat bei mir eine große Wandlung ein, und das kam so. Im Wirtshaus zum Elefanten hatten die Kommunisten eine Versammlung einberufen. Ich war natürlich auch dabei. 2 Redner sprachen zu uns. Ich schaute mir die Herren etwas genauer an und merkte, dass sie beide Juden waren. Zum ersten Male wurde ich nachdenklich. Und als der eine Jude immer von Russland sprach und immer sagte, dass es nur dort am schönsten sei, da wurde ich zornig. Ich rief dazwischen: »Warum reden Sie denn immer von Russland? Wir sind doch deutsche Arbeiter. Jawohl, wir sind Deutsche. Wir wollen etwas von Deutschland hören und nicht von Russland.« »Sehr gut«, ruft Richard wieder dazwischen. »Ruhe«, befiehlt der Kameradschaftsführer und dreht dem Jungen ein paar böse Augen hin. Herr Hartmann erzählt weiter. »Was ich nun erlebt habe, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Hinter mir schrien einige verhetzte Arbeitskameraden und ballten die Faust. Der Jude aber, der eben gesprochen und den ich mit meinem Zuruf unterbrochen hatte, kam in eine furchtbare Wut. Er brüllte mich an, hieß mich einen blöden Kerl, der von der Sache nichts verstehe, und sagte schließlich: »Wir pfeifen auf Deutschland. Deutschland soll ruhig verrecken. Die Hauptsache ist, dass wir leben und dass es uns recht gut geht.« Nun wusste ich genug. Wir Arbeiter sollten also zu Vaterlandsverrätern gemacht werden. Wir sollten mit den Juden zusammenarbeiten, damit Deutschland untergehe. Zum Vaterlandsverräter aber wollte ich nicht werden. Nein, nie und nimmer mehr. Ich drehte dem Juden, der immer weiter schrie, den Rücken zu und verließ, ohne ein Wort zu sagen, die Versammlung. Drei andere Kameraden folgten mir nach. Ich konnte während der darauffolgenden Nacht kein Auge schließen. Bis zum frühen Morgen lag ich wach. Dann aber wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich trat aus der Kommunistischen Partei aus. Später fand ich dann den Weg zu Adolf Hitler. Und ich sage euch, ich werde bei Hitler bleiben, solange ich lebe. Ich kenne heute den Juden. Ich werde immer an das Lied denken, das wir in der Werkschar singen. Will sich ein Volk zur Macht entfalten, so muss es fest zusammenhalten. Denn Streit und Aufruhr, Kampf der Klassen, ein Volk zugrunde gehen lassen. Das hat die Welt schon oft erfahren, seit vielen, vielen hundert Jahren. Erst dann wird ewiger Friede sein, wenn wir vom Juden uns befreien.